Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferradios. Ja, Bonjour Triest kann man sagen, sang- und klanglos gegen Augsburg vergeigt. Und es macht nicht den Eindruck, als könnte sich die Mannschaft irgendwie nochmal aufrappeln. Zieht sich das durch? Wie sieht's aus im Training? Wie ist die Stimmung? Darüber rede ich mit jemandem, der fast täglich sozusagen dabei ist, nämlich mit René Find vom Wolfsburger Online-Magazin spots.tv. Und dann, ja, der VfL fliegt direkt nach der Saison nach China. Und Mike ist schon da. Mike ist VfL-Fan und seit 3 Jahren dort. Und er erzählt uns mal, warum solche Reisen überhaupt Sinn machen und wie Fußball und der VfL in China überhaupt bekannt sind. Und dann ist natürlich auch die Frage, gibt es eine Packung am Samstag gegen den BVB oder nicht? Darüber spreche ich mit dem TV-Journalisten Christoph Böhlkamp, der auch eine Dauerkarte hat für die schwarz-gelbe Wand. Kabinenpredigt. Letzte Woche hatten wir ja das Special mit dem Thema, ist Dieter Hecking noch der richtige Trainer für den VfL Wolfsburg? Das wurde schon heiß diskutiert, auch danach nochmal bei der Ausgabe. Vielen Dank für eure Beteiligung. Nichtsdestotrotz hat Klaus Allofs ja nochmal betont, der Trainer steht nicht zur Debatte, trotz und nach ja auch dem 0:2 gegen Augsburg nicht. Das heißt, das Thema werden wir wohl vertagen müssen weiter. Und die Frage, ja, die sich stellt, was macht die Mannschaft jetzt noch draus aus den letzten 3 Spielen? So richtig viel scheint es ja irgendwie nicht zu sein, wenn man sich auch das Spiel gegen Augsburg nochmal vor Augen führt. Da ist mir eine Zahl ganz besonders ins Auge gefallen. Denn ich fand zumindest von der Einstellung her war es nicht so schlecht wie gegen Bremen. Das heißt noch lange nicht, dass es gut war. Aber trotzdem muss man das mal sagen, dass zumindest, ja, trotz dieses schnellen Gegentors die Mannschaft zumindest gewollt hat. Auch ein Gustavo, wo Dieter Hecking hinterher gesagt hat, ja, der hat am meisten mit sich gerungen und so. Und viele machten da draus dann auch erst eigentlich mit dem Kopf schon in China sozusagen oder bei einem anderen Verein. Habe ich gar nicht so gesehen. Er hat doch einige Dinge auch nochmal ausbügeln müssen, die seine Mitspieler verbockt haben. Haben auch gesehen, dass er da mal zur Grätsche runtergegangen ist und so weiter und so fort. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass die Mannschaft es zumindest versucht hat. Ja, jetzt kann man sagen, ja, was sollen sie auch sonst machen? Erwartet man auch gefälligst und vor allen Dingen gegen den Abstiegskandidaten, wie es Augsburg nun letztendlich ist. Aber nichtsdestotrotz kam dann halt ein 0:2 hinten raus. Natürlich begünstigt durch die brutale Effektivität der Augsburger. Der Kommentator bei Sky hat ja gesagt, die Killer sind wieder unterwegs. Ja, kann man ungefähr so sagen. Denn ja, die Spielanteile waren sehr klar verteilt. 72% Ballbesitz hat der VfL abgeliefert. Und ja, nichts draus gemacht sozusagen. Eine sehr gute Chance durch Max Kruse und noch eine halbe irgendwann später. Es ist halt nicht so, dass man da jetzt sich viel rausgespielt hätte, denn angesichts dieser Zahlen, die ich jetzt nenne, ist das total erstaunlich und es zeigt so sehr, sehr, wo es dran krankt. Nämlich der VfL hat im Spiel gegen Augsburg 42 Flanken inklusive Standards geschlagen. 42. Ich weiß jetzt nicht, was das in der Liga bedeutet, aber Augsburg hatte 4 im Vergleich und das ist schon sehr erstaunlich, dass da nichts bei rumkommt. Man hatte offensichtlich versucht, Bastos da mehr einzubinden und tatsächlich auch in die Box zu spielen. Ja, hat unterm Strich überhaupt nichts genutzt. Bas Dost war mehr oder weniger aus dem Spiel, was jetzt nicht unbedingt nur an ihm lag, aber das sind natürlich alles Zahlen, die machen einem ja nicht besonders viel Hoffnung, dass es in Sachen Offensivkraft noch irgendwie stärker wird für den Rest der Saison. Die Passquote war mit 86% eigentlich sehr, sehr gut beim VfL und auffällig war auch, dass man 19:8 Torschüsse abgegeben hat, also das Bemühen, ja, das Bemühen kann man ihm nicht absprechen. Jetzt wisst ihr aber alles, was es heißt, wenn es im Zeugnis heißt, sie waren stets bemüht. Ja, aber auch wie Torschüsse 19:8. Also das sind alles Zahlen, wo ich sage, ja, wenn man das Ergebnis nicht sieht, sieht eigentlich nach Überlegenheit aus. Das Einzige, wo die Augsburger deutlich besser waren, waren die Zweikämpfe. Und das hat man nämlich auch gesehen. Die haben hinten nichts anbrennen lassen, mehr oder weniger. Und das ist natürlich insgesamt sehr schade. Entsprechend gab es die Unmutsäußerungen von den Fans in den Foren, im Stadion, Pfeiferei und so weiter, kann ich alles auch nachvollziehen. Ist auch so, dass ja die Verantwortlichen, auch der Trainer gesagt hat, die Kritik ist berechtigt, er stellt sich auch der Kritik und so weiter und so fort. Das ist auch ja das Mindeste, was man, glaube ich, erwarten kann nach so einer ja, scheiß Bundesliga-Saison. ich will jetzt noch nicht abhaken, weil das haben schon irgendwie andere getan, gefühlt. Es wird sehr, sehr interessant zu sehen, wie man sich jetzt in den letzten drei Spielen gegen Dortmund, gegen Hamburg und dann zu Hause vor allen Dingen gegen Stuttgart nochmal präsentieren wird und vor allen Dingen, wie auch dann die Fans des VfL im letzten Heimspiel dann ja auch zeigen werden. Da bin ich mal gespannt, ob da allgemeine Lethargie, so wie ich es auch im Wolfsgeheul geschrieben habe, alle überfällt, wie mich zum Teil. Mittlerweile bin ich mir ein bisschen kämpferischer unterwegs und sag mir, das kann doch nicht alles gewesen sein, wie wir jetzt uns aus dieser Saison verabschieden. Das wird nochmal entscheidend sein, glaube ich, auch in der Wahrnehmung außerhalb, wie sich die Mannschaft denn nochmal präsentiert, die letzten drei Spiele. Und sehr großes Thema war auch, ja, die Mannschaft lässt sich hängen, viele Spieler sind mit den Gedanken schon anders. Und über dieses Thema möchte ich auch gerne reden mit meinem ersten Gast. VfL intern. Und das ist René Find, er ist vom Wolfsburger Online-Magazin spots.tv und ja, nahezu bei jedem Training mit dabei, mit seiner Kamera und auch ja, bei den Pressekonferenzen. Hallo René. Guten Tag, Lenny. Die Frage, die ja ganz viele umtreibt, habe ich eben noch angedeutet. Wie sehr ja, brennt die Mannschaft noch? Kann man das überhaupt sagen? Oder ja, lässt sich die Mannschaft auch im Training hängen? Was sind da deine Eindrücke? Also man muss sagen, in letzter Zeit, die letzten zwei Wochen vielleicht schon ein bisschen mehr, aber die Diskussion ist ja schon ein bisschen länger, dass sie sich hängen lässt. Obwohl ich selber sagen muss, dass ich persönlich empfunden habe, wo ich beim Training zugeguckt habe, dass sie beim Training teils motivierter waren, als sie dann irgendwie am Spieltag raushängen lassen haben. Heute Morgen war ich auch beim Training zugucken. Natürlich hat das Wetter nicht ganz mitgespielt. Da ist man immer ein bisschen demotivierter. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass es die letzten zwei Wochen echt abgenommen hat, die Motivation, auch auf dem Trainingsplatz. Das heißt, dein Eindruck ist, dass die Luft da ja so ein bisschen raus ist? Ja, also man könnte fast meinen, wenn man so Körpersprache deuten könnte, dass sie sich so ein bisschen nach dem Saisonende sehnen, ja. Gut, dass du es ansprichst, das wollte ich nämlich auch fragen, wie sich denn zum Beispiel die Körpersprache, die Ansagen, das Auftreten in den letzten Wochen auch beim Training verändert haben aus deiner Sicht? Naja, also auf Trainerseite, ich fange mal mit der Trainerseite an, da ist es halt unverändert. Der Hacking, der ist ja dafür auch bekannt, dass er auch gut ein bisschen robuster auch mal die Anweisungen gibt und so, aber halt auch gerne lobt. Und es ist weniger Lob mittlerweile und mehr robuste Anweisung. Und was ich auch beobachtet habe, ist, die Konzentration fehlt einfach beim Training. So die Spielzüge, die einstudiert werden sollen, die funktionieren weniger als noch vor ein paar Wochen. Bleiben wir mal beim Trainer und nehmen noch Klaus Allofs mit dazu, der ja gerne auch beim Training vorbeischaut. Hast du den Eindruck, dass sich deine Auftrittsweise was verändert hat, auch wenn man so ein bisschen längerfristig über die Saison betrachtet, das Ganze sieht, so ein bisschen von eitel Sonnenschein zu ja, Ratlosigkeit? Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Ernüchterung, sowohl beim Trainer als auch beim Manager, weil sie einfach wissen, dass das Ziel, in Europa nächstes Jahr noch mitzuspielen, einfach meilenweit entfernt ist. Und ich denke, der Alof, der hat sich auch schon dazu geäußert, dass er auf jeden Fall mit diesem Kader so nicht weitermachen kann. Sind ja auch schon Umstellungen vollzogen worden und auch bekannt gegeben worden. Und der Trainer, ja, ich denke mal, er versucht auf jeden Fall noch so seine Jungs zu motivieren. Also das heißt schon mal, komm jetzt doch mal und so, aber ich meine, als Trainer wäre kein guter Trainer, wenn er nicht, wenn er den Kopf hängen lassen würde jetzt zum Schluss der Saison. Also er hat auf jeden Fall noch ein robustes Auftreten, finde ich. Merkt man ihm an, was da so in den letzten Wochen auf ihn eingeprasselt ist? Also ich muss sagen, auf dem Trainingsplatz merkt man es nicht. Ich denke, da ist er auch Profi genug für, dass er das dann ein bisschen sich abprasseln lässt. Aber natürlich, wenn ich auf den Pressekonferenzen bin, dann merkt man natürlich schon, dass die Luft ein bisschen dicker ist, ne, von Mal zu Mal. Also das Positivste, was ich jetzt da erlebt habe, das war jetzt einfach bloß nach dem Hinspiel in der Champions League gegen Madrid. Das war das erste Mal wieder seit langem, dass da positive Stimmung bei der Champions League war, weil vorher war ja auch so ein bisschen der Wurm drin in der Bundesliga. Aber zurzeit, ja, es ist einfach ein bisschen komische Vibration in der Luft bei der Pressekonferenz. Wenn es nicht läuft, werden ja die Forderungen auch laut, mehr auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. So auch ja, bei uns geschehen, in ganz verschiedenen Foren, wird immer wieder gesagt, warum kriegt der Nachwuchs eigentlich keine richtige Chance. Jetzt sind ja so Leute wie Seguin oder Putaro oder Azawi, ja, die trainieren ja regelmäßig mit. Was hast du denn von denen für einen Eindruck? Bringen die das Niveau mit? Wie sieht das aus? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von den Nachwuchsleuten positiv überrascht bin. Das Niveau im Jugend-, also im Nachwuchsfußball, entweder ist es bloß bei uns so gestiegen oder so hoch, das Niveau, oder die sind einfach an der Spitze, weil die halten, also ich habe auch schon gesehen, als der Horn und so, da hat schon hier gestanden, der Abwehrspieler wie Ricardo Rodriguez oder so, auch mal schön stehen lassen, nass gemacht, ne? Also da muss ich auch sagen, dass ich da echt positiv überrascht war vom Nachwuchs. Und ich denke, da können wir auch schon uns auf einiges freuen. Jannis Horn hast du angesprochen. Gibt es noch mehr von den jüngeren Spielern, die du da herausheben würdest? Genau, der Azuri, der ist ja auch im Angriff und der ist technisch einwandfrei, muss ich sagen. Also was ich am Ball gesehen habe, so bei vorgegebenen Situationen, konnte er einfach auch teilweise besser umsetzen als manche gestandene Profis. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, klingt doch so, als wäre noch nicht alles schlecht, sozusagen. Was erwartest du denn, ja, für die letzten drei Spiele? Viel scheint es ja jetzt nach deinen Eindrücken auch beim Training insbesondere nicht zu sein. Na gut, also ich bin ja Optimist, aber ich bin halt auch ein bisschen Realist und beides verträgt sich meistens nicht so gut. Und naja, also jetzt gegen Dortmund, gegen sehr starke Dortmunder, muss man sagen, ich hoffe einfach von der Mannschaft, dass sie nochmal sich richtig schön zusammenreißt. Ich meine, die letzten Spiele und nochmal uns Fans, auch wenn ich mich jetzt als Fans oute nochmal, auf jeden Fall nochmal einen schönen Saisonabschluss bietet, bevor die dann nach China reisen, die Mannschaft. Das Thema China ist ja auch gleich nochmal hier im Wölfe-Radio Thema, wenn ich mit einem Fan dort vor Ort spreche. Zuerst möchte ich aber nochmal von dir eine Frage zum Abschluss beantwortet haben, nämlich wurde ja viel diskutiert, der Trainer nicht zur Debatte stehend, die Mannschaft aber schon. Welche Spieler, wurde ja auch viel gemutmaßt, könnten denn im Sommer den Verein auch noch verlassen? Ist da irgendwas zu spüren beim Training? Ja, Leute, die nicht mit dem Kopf richtig bei der Sache sind, kann man da irgendwelche Hinweise, ja, ableiten sozusagen? Also Hinweise konkret nicht. Das ist ja, das macht der Alofs ja eigentlich ganz clever, dass er da immer ganz gut dicht hält oder das ein bisschen verschleiert. Aber persönliche Note, wenn ich die einbringen dürfte, würde ich meinen, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute wie zum Beispiel Gustavo, wo ich der Meinung bin, dass er mit einer der einzigen ist, der sich wirklich immer den allerwertesten aufreißt auf dem Platz, dass er dann auch irgendwann mal die Schnauze voll hat von irgendwelchen Schlappenwölfen, die dann nicht richtig mitmachen und so. Und er ist halt auch einer der einzigen, der eine Ausstiegsklausel hat, nicht? Und da hängt das dann aber auch von ihm ab. Das ist so zum Beispiel für mich so ein Kandidat, wo ich so denke, oh, dann müssen sie irgendwie aber nochmal gut überzeugen, dass sie ihn halten können. Luis Gustavo, sicherlich eine der interessantesten Personalien, die es diesen Sommer zu klären gilt. Das war René Findt vom Wolfsburger Online-Magazin spots.tv. Danke für deine aktuellen Eindrücke vom Training und von den Pressekonferenzen. Ich habe zu danken. Kurzpassspiel. Sehr schönes Thema diese Woche. Sandro Wagner findet, ja, dass sogar 12 Millionen noch wenig sind als Verdienst für einen Fußballprofi. Hat natürlich alle aufgeschrieben, sei einer Waffel oder was. Andere sagten, oh ja, vertritt wegen seiner Meinung, nicht so gleichgespült, bla bla bla. Ja, ich habe eine ganz andere Vermutung, nämlich, dass bei Sandro Wagner 12 Millionen eine 12 ist mit nur 3 Nullen. Schlimme Szenen in der Türkei, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in irgendeinem Ligaspiel, hat ja ein Zuschauer dann den Linienrichter verprügelt. Ja, das waren auch so Bilder. Unbestätigten Meldungen zufolge soll der Linienrichter kurz vorher ein Gedicht von Jan Böhmermann vorgelesen haben. Sehr überraschend auch die Geschichte mit Matthias Sammer diese Woche. Er hatte ja eine leichte Durchblutungsstörung im Gehirn. Da machen wir natürlich keine Witze drüber heute, wünschen gute Besserung an dieser Stelle. Aber es gab dann eine sehr, sehr unrepräsentative Umfrage des Wölferadios unter Bayern-Fans im Anschluss, was sie denn sagen würden zur Durchblutungsstörung im Gehirn von Matthias Sammer. Und 42% sagten, da macht's halt wieder der Uli. 23% sagten, was hat der Sammer eigentlich bei uns gemacht? Und 95% der Bayern-Fans sagten, was ist denn ein Gehirn? Hallo, ich bin Forrest. Forrest Gump. Soll ich dir was sagen? Das ist mir scheißegal, du blöder Wichser! Pausentee. Ja, muss mich natürlich entschuldigen für die brutale Wortwahl da eben im Jingle. Das hat natürlich keinen Platz hier im Wölferadio, ne? Nur mal so. Apropos Platz, in China gibt's ja nicht so viel davon. Was eine Überleitung, Mensch, nennt mich den Delling. Also Spaß beiseite. Der VfL Wolfsburg fliegt im Anschluss an die Saison nach China. Und dort, ja, soll ein bisschen Werbung gemacht werden für den Verein, für die Bundesliga an sich. Da haben ganz, ganz viele gesagt, China, als ob wir hier genug Probleme hätten. Warum fliegen wir dahin und so weiter und so fort. Und darüber möchte ich sprechen mit meinem nächsten Gast. Und den habe ich ganz lässig via Skype, Wunder der modernen Technik, Premiere im Wölferadio, zugeschaltet. Und zwar ist das der Mike, VfL-Fan zurzeit in China, seit 3 Jahren für VW in Shanghai. Hallo Mike, oder wie man bei euch sagt, glaube ich, Ni Hao. Ni Hao, hi. Hallo Linde. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. So können wir nämlich zeigen, dass VfL-Fans überall auf der Welt, ja, beheimatet zu Hause unterwegs sind, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, bei der Leistung, die der VfL in den letzten Wochen abliefert, vor allen Dingen in der Bundesliga, ist man da eigentlich froh, wenn man als Wölfe-Fan ein paar tausend Kilometer weit weg ist? Das, ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Also mal ein gutes Beispiel, ja, das Augsburg-Spiel, das war schon gut, dass ich das nicht gesehen habe, glaube ich. Aber sonst verfolgst du das regelmäßig? Ja, auf jeden Fall. Also was das Internet hergibt, also ich bin Sky-Kunde, da versucht man natürlich bewegte Bilder zu bekommen oder über Radio, da geht schon einiges, manchmal auch über lokale Programme, die ein bisschen was zeigen, kann man Glück haben. Aber meistens muss ich mich dann auf die Leute verlassen, die im Stadion sind und über den Chat einen auf dem Laufenden halten. Aber gerade mit der Zeitverschiebung wahrscheinlich alles nicht so einfach. Wie macht ihr das mit dem Chat? Naja, wir haben so einen Wölfe-Chat, ja, und die Jungs aus dem Stadion haben schon den Auftrag, da auch ab und zu mal einen Wasserstand abzugeben. Und das klappt eigentlich ganz gut. Wie viele Leute sind das so? Boah, also die Chatgruppe, das sind doch die, mit denen ich normalerweise ins Stadion gehe, wenn ich in Wolfsburg bin oder war. Das sind in Summe fast 10 Leute. Und du früher natürlich immer mit dabei, Dauerkarte, regelmäßig hingegangen. Welcher Block? Das ist Block 16, auf der Gegengraden. Und ja, Dauerkarte habe ich eigentlich doch schon länger, also schon Anfang der 90er. Aber klar, im neuen Stadion oder im noch neuen Stadion, klar, die ganze Zeit gehabt. Jetzt seit 3 Jahren nicht mehr, was wahrscheinlich auch ein Fehler war, wie ich feststellen musste. Aber schauen wir mal, wo das hinkommt, ob es da noch Dauerkarten gibt, wenn ich zurück bin. Na, wenn es so weitergeht wie jetzt, kann ich mir vorstellen, dass noch die ein oder andere Karte übrig sein könnte. Aber das nur am Rande. Kommen wir nochmal zu dir und China zurück. Wie fußballverrückt sind denn die Chinesen oder Fußball interessiert? Ich glaube, die sind schon fußballverrückt, was ich hier so mitkriege. Also die haben natürlich die Liga, die leistungstechnisch eher auf dem Niveau der Frauen-Bundesliga liegt, würde ich mal so vergleichen wollen. aber im Grunde ist die Fanschaft echt da. Ich war jetzt hier in Shanghai schon 2-mal bei lokalen Spielen, einmal bei einem Derby und einmal bei einem weniger interessanten Spiel. Aber da ist schon wirklich Kulisse. Ja, die Stadien sind, denke ich mal, die sind schon sehr groß, zwischen 30.000 und 70.000er Kapazitäten. Die sind dann schon halb bis dreiviertel gefüllt. Bei den Derbys sind die wirklich voll und da ist dann auch Kapelle, die machen dann schon Stimmung. Und auch international, ich habe die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 hier vor Ort erlebt, also quasi per Fernsehen, und habe dann aber auch erlebt, was hier in den Sportbars und so los ist. Da ist das Interesse am Fußball ist riesengroß und das zeigt sich ja jetzt auch gerade bei den Transfers, die hier in China gemacht werden, wo Spieler aus der ganzen Welt eingekauft werden mit Unternehmensgeldern, ja, die Unternehmen spüren, dass da im Fußball ein Potenzial steckt, ein Werbepotenzial, und das zieht die Leute natürlich auch in die Stadien. Kennt man denn in China den VfL Wolfsburg? Kennen ist vielleicht das falsche Wort. Man hat ihn mittlerweile zur Kenntnis genommen, würde ich sagen. Also kennen tut man hier Bayern München, die deutsche Nationalmannschaft, und Manchester United und Barcelona. Ja, das sind die Teams, die man wirklich kennt. Den VfL erkennt man mittlerweile. Man hatte jetzt sogar schon 1-2 Mal ein Trikot gesehen, aufgrund unseres temporären Neuzugangs. Im Grunde aber nein. Im Grunde ist der VfL da ein bisschen am Rande. Und ein gutes Beispiel ist vielleicht, wir waren jetzt vor ein paar Tagen am Flughafen und mein Chef hatte in seinem Pass den Wohnort Wolfsburg stehen. Ich wohne im Moment im Großraum Braunschweig, also quasi zu Hause, deswegen stand da nicht Wolfsburg drin, aber er sagte halt Wolfsburg, und der Mann an der Immigration, also als wir ins Land reingegangen sind, hat sofort gesagt, Real Madrid, VfL Wolfsburg. Das heißt, das Spiel hat auch schon mal hier jemand zur Kenntnis genommen und gesehen, dass wir da auch gewonnen haben im Hinspiel. Ja, und da sieht man dann schon, da kann man was erreichen, ja, wenn man international präsent ist. Wir hatten ja letztes Jahr sogar einen Chinesen im Kader mit Chi Chae Chang. Die Älteren werden sich erinnern, der hat jetzt was gesagt, aber ja, auf der Bank oder im Kader sogar Pokalsieger geworden, hat diese Verpflichtung, die er damals bei der PK zig Millionen Zuschauer in China vor die Fernsehschirme sogar gelockt hat, wie ich gelesen und gehört habe, hat diese Verpflichtung irgendwas geändert oder etwas erweitert, was die Wahrnehmung des VfL in China angeht? Also ich kann natürlich jetzt nicht für alle Chinesen sprechen. Meine chinesischen Kollegen, Mitarbeiter hier in Shanghai, die fanden das super. Die haben das, die sind, ist auch ein Nationalspieler. Also der Mann ist hier in China echt in der Nummer. In Peking vor allen Dingen, aber auch in Shanghai. Und da wurde das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ja, die fanden das super, dass der sich da beweisen soll. Hat's, ja, in Summe hat es da nicht funktioniert. Und ich glaube auch in Summe war es als Marketing-Gag eine Runde zu kurz gesprungen. Aber es hat schon für Aufsehen gesorgt. Ich habe auch wirklich dann die ersten VfL-Trikots hier auf den Straßen gesehen, ohne dass ich die verschenkt habe, sondern dass die tatsächlich gekauft wurden mit dem Namen drauf. Wir kennen das auch aus Wolfsburg mit dem Hasebe aus Japan. Da war das ja genauso, was da dann eine Präsenz an Japanern im Stadion war, die jetzt nicht mehr da sind, ne, ist ja klar. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Und ja, das hat schon für Aufsehen gesorgt. In Summe war es aber, glaube ich, ein Coup, der ein bisschen daneben gegangen ist in Summe. Das wird nicht viel gebracht haben. Für eine kurze Welle hat es gesorgt. Kommen wir nochmal zum Sportlichen. In dieser Saison ist ja alles nicht so gut gelaufen. Wie hast du das in mehreren tausend Kilometern Entfernung so verfolgt? Also zur Bundesliga-Saison mal isoliert gesehen ist es für mich eine ganz große Enttäuschung, aber auch irgendwo keine Überraschung. Also beides zusammen. Die Enttäuschung daher, dass man immer noch gedacht hat, mit dem Kader, der zwar dann recht kurzfristig zusammengebastelt war, aber doch mit Hochkarätern muss auf jeden Fall internationaler Platz irgendwo nicht nur das Ziel, sondern auch der klare Anspruch sein. Das haben sie verfehlt und werden es auch wirklich bei weitem verfehlen. Und das ist schon traurig zu sehen. Und deswegen kann ich nur sagen, für die Saison der Bundesliga unterm Strich ganz, ganz übel. Und wenn man jetzt sieht, immer noch 39 Punkte, glaube ich, sind es. Damit ist man echt knapp am Abstieg vorbei und wir können froh sein, dass die Hinrunde gut gelaufen ist und das, was jetzt ansteht mit dem Thema Umbruch, das ist dann die Zukunft, aber das ist aus meiner Sicht auch die richtige Aussage. Champions League ist dann eine andere Geschichte, weil die war ja extrem erfolgreich und bis auf das Rückspiel in Madrid, würde ich sagen, wo wir unter Wert uns ergeben haben, war das eine ganz klasse Saison, die nachhalt und die man nur beklopfen kann. War ja auch viel Unruhe im Umfeld. Was hast du von den ganzen Baustellen überhaupt mitbekommen? Durch die Presse gar nichts. Oder das lese ich dann auch nicht so richtig nach. Aber man erfährt über meine Leute, die halt in Wolfsburg sind, dann noch die ganzen Insider-Geschichten, die dann über die Presse gehen, die dann untereinander diskutiert werden. Jetzt mal Beispiel Max Kruse, ja, das hat man schon mitbekommen. Hat ins Bild gepasst von dem, was die Mannschaft in dieser Saison abgeliefert hat. Und ich will das eigentlich auch gar nicht weiter großartig kommentieren, weil das ist schon die Saison an sich schlecht genug. Das, was drumherum passiert ist, denke ich, hat nicht dazu beigetragen, dass da Ruhe reingekommen ist. Und das sollten wir in Zukunft versuchen, irgendwo, sollte der Verein und die Verantwortlichen versuchen, irgendwie zu vermeiden. Viele fragen sich ja, wenn der VfL dann jetzt nach der Saison noch nach China fliegt, was bringt das denn? Aus deiner Erfahrung, auch von vor Ort, was würdest du sagen, sind diese Reisen sinnhaft? Macht das Sinn, dort hinzufahren und ein bisschen die Werbetrommel insgesamt zu rühren? Ja, also ich glaube, das ist richtig, die Märkte zu beackern, die, wo man noch schwach repräsentiert ist oder wo man noch nicht die Follower hat, die man gerne hätte. Und auch was jetzt Sponsoring und so weiter, Auslandsvermarktung angeht, glaube ich, ist China der Markt, wo viel Geld ist, wo auch viel Fernsehinteresse vorhanden ist. Also ich aus meiner Sicht und natürlich aus der chinesischen Sicht kann ich sagen, dass das bei den Chinesen gut ankommt, wenn die Vereine sich hier blicken lassen. Manchester United ist jedes Jahr hier, so wie ich das mitbekomme, und haben auch nicht ohne Grund dann diese Verträge mit den chinesischen Fernsehanstalten. Und ich glaube, da muss es hin und da muss auch die gesamte Liga hin, in Asien oder auch Südamerika als gutes Beispiel, da in der Auslandsvermarktung mehr zu tun. Und so eine Reise, die du angesprochen hast, die im Mai, glaube ich, ist, in der zweiten Maiwoche, Changchun, richtig, auch ein VW-Standort. Und ich glaube aber, die sind in Zhuhai, bin mir auch nicht ganz sicher, aber da spielen sie dann noch ein zweites Spiel. Sportlich macht die weniger Sinn. Das ist definitiv etwas für Teambuilding und Vermarktung. Aber ich glaube, das aus meiner Sicht beurteilen zu können, dass das schon Sinn macht. Die Reise ist natürlich auch ein bisschen Werbung für den Eigentümer, für Volkswagen. Logischerweise ganz großes Thema natürlich Dieselgate, die Abgasaffäre. Spielt das in China überhaupt eine Rolle? Naja, wir sind in China hier als Joint Venture organisiert, aber gehören damit auch zum Teil natürlich zu Volkswagen, als auch zu lokalen Automobilherstellern. Aber natürlich sind die Berichte hier auch nicht unbeachtet und das Unternehmensergebnis oder das, was jetzt als Risiko da an Geldmengen oder an Summen durch die Presse geht, die macht auch den lokalen Verantwortlichen hier natürlich Sorge und da sehen wir uns auch als Konzern. Und das schlägt hier schon auch Wellen. Natürlich lokal nicht so viel, weil hier Diesel eigentlich kein Thema spielt oder kein Thema ist. Aber im Grunde ist es ein Konzern und von daher wird das hier genauso wahrgenommen und beobachtet, was da passiert, wie auch vor Ort. Wann bist du wieder da und freust dich dann auch schon wieder auf einen Stadionbesuch? Ja, also ich bin jetzt geplant ist im Sommer wieder in Deutschland ab August und die Gespräche für die Dauerkartenreservierung laufen schon. Ich kann es echt nicht mehr abwarten. Ich war jetzt in den 3 Jahren, war ich zweimal bei Heimatbesuchen sozusagen, hatte ich das Glück, dass auch ein Heimspiel war und bin dann auch im Stadion gewesen und das ist toll, das vermisse ich. 3 Jahre lang nicht da gewesen zu sein, so richtig dauerhaft und meine Leute dort zu sehen natürlich, also alles das, was so drumherum passiert, was ja Fußball ist ja nicht nur das Spiel, sondern alles drumherum, das fehlt mir und da freue ich mich tierisch drauf und bin sehr gespannt, wie es dann losgehen wird mit dem Neuaufbau. So als Rückkehrer, hättest du denn auch gleich mal ein paar Wünsche an deinen VfL sozusagen? Wünsche, also ich wünsche mir erstmal mehr Team. Ja. Gefühlt ist es kein richtiges Team gewesen in dieser Saison und weniger Nebenkriegsschauplätze, die reine Konzentration auf den Sport, auf das Spiel und auf eine sauber gespielte Saison und auf eine Mannschaft, die sich auch als Mannschaft präsentiert, für die Fans kämpft und den Rasen umgräbt. Und zeigt, dass sie es wollen. Und ich denke, damit sind auch alle dann glücklich. Und das sind meine Hoffnungen für die neue Saison. Wo das dann hinführt, wird man sehen, weil wir müssen halt gucken, was transferpolitisch passiert. Aber ich hoffe, dass es besser wird, lang besser wird als diese Saison. Ja, ich glaube, da unterscheiden sich die VfL-Fans in Deutschland nicht so sehr von denen, die gerade in China sind. Das war Mike Rech. Er ist seit 3 Jahren für Volkswagen in China, hat natürlich die Fanschaft des VfL nie aufgegeben, freut sich auf die Heimspiele, wenn er wieder zurück ist und hat uns ein bisschen mit Hintergrundinfos versorgt, was die kommende Reise des VfL nach China angeht. Danke fürs Gespräch. Okay, danke Lenny, war mir eine Freude und herzlichen Dank, viel Spaß noch weiterhin. Viel Erfolg. Kombinationsspiel. Eigentlich hatte ich mich auf das Spiel in Dortmund quasi fast bei mir vor der Haustür richtig gefreut, gerade auch nach dem Hinspiel, das war ja ein echter Krimi, auch wenn wir leider verloren haben, aber das war noch vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit eines der besseren Spiele, das der VfL in dieser Saison abgeliefert hat. Ja, jetzt ganz andere Vorzeichen, Dortmund ganz souverän, ja, Tabellenzweiter und ja, im Pokalfinale riesenüberragende Saison bislang gespielt und ja, wir leider nicht so und trotzdem möchte ich über das kommende Spiel, das Gastspiel des VfL in Dortmund reden und zwar mit Christoph Bökamp. Er ist TV-Journalist und ehemaliger Mitarbeiter der Online-Redaktion vom BVB und natürlich seit 1999 Besitzer einer Dauerkarte mitten in der schwarz-gelben Wand. Hallo Christoph. Hallo. Viele Wolfsburg-Fans befürchten ja für Samstag eine richtige Packung bei euch. Wie schlimm wird's denn? Ja, Packung weiß ich jetzt nicht, aber ich denke schon, dass Dortmund gewinnen wird. Also die ziehen das recht gut durch, ne, bis zum Pokalfinale weiter erfolgreich sein zu wollen. Ich glaube, der Tuchel kriegt das hin, hat ihn das irgendwie ganz gut injiziert. Und ja, ohne allzu böse klingen zu wollen, bei euch sieht das ja nicht ganz so rosig aus. Also ich weiß nicht, was ihr auch noch so aus dem Rest der Saison so wollt, wie der Hacking die jetzt überhaupt noch ernsthaft motivieren will, sich da jetzt noch für irgendwas voll reinzuknien, ne? Ja, so richtig wird daran nicht geglaubt in Wolfsburg. Ich habe in irgendeinem Forum gelesen oder mal gehört, dass es sogar 9-0 für Dortmund getippt wird. Ah. Ja, glaube ich auch nicht so, aber na gut. Ich wollte eine Frage stellen. Du hast Thomas Tuchel schon angesprochen. Welchen Anteil trägt er denn an diesem Erfolg? Das geht so ein bisschen unter, wenn man so über Tuchel redet. Aber was ich ihm ganz hoch anrechne, dass er was geschafft hat, was Klopp nicht geschafft hat, nämlich den Kader so aufzustellen, dass du wirklich durchrotieren kannst und erfolgreich bleibst. Also der Kloppe und alle seine Erfolge in allen Ehren, aber er hat das speziell so 2011, 2012 und auch 2013 in der Regel eigentlich so mit höchstens 14 Mann durchgespielt. Also das war ein sehr enges Gerüst von Leuten, auf die er vertraut hat und denen er auch vertrauen konnte, aber Tuchel wechselt ja sogar den von mir nicht so großartig geliebten Moritz Leitner zum Beispiel immer mal wieder ein und der schafft es dann auch aus dem noch einigermaßen eine Leistung rauszuquetschen. Also da muss ich sagen, das halte ich für mit seine größte Errungenschaft, dass er wirklich eigentlich aufstellen kann, wen er will, in welcher Formation auch immer. Und meistens kriegen sie es ja tatsächlich gewuppt. Also mich hat sehr, sehr beeindruckt oder sehr, sehr überrascht auch, dass Thomas Tuchel gleich eingeschlagen hat als Trainer. Hat es euch auch überrascht in Dortmund? Ja, total. Vor allem, weil er so ein absolutes Gegenbeispiel, das hat man jetzt in der Euroleague gesehen, vom Klopp ist. Ne? Also er bemüht sich natürlich, dass es auch menschelt bei ihm, dass er so rüberkommt, dass man ihn mag. Aber das ist halt so, Jürgen Klopp, dem kommt das einfach aus jeder Pore raus. Und das passte so unglaublich gut ins Ruhrgebiet. Das war echt Arsch auf Eimer, ne? Klopp und BVB. Und ich meine, jetzt hat er einfach das geschafft, was er schaffen musste, nämlich den Erfolg wieder zurückzubringen. Und dafür mögen ihn die Leute. Ich weiß nicht, ob sie ihn jemals so in Anführungsstrichen lieben werden, wie es mit Kloppo der Fall war. Der Mann hat ja seine eigenen Fanclubs wirklich bekommen in der Zeit, in der er in Dortmund war. Also er ist ein hochmoderner Trainer und er hat aus Spielern, aus denen auch Kloppo nicht alles rausgeholt hat, wie zum Beispiel Aubameyang und Mkhitaryan, wirklich unfassbar was rausgeholt, was sich viele, ich und viele meiner Freunde nie erhofft hätten. Also der Mkhitaryan, muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir uns einen Kopf gepackt und gesagt, wo kommt der denn plötzlich her? Na, der hat jahrelang immer die wichtigen Bälle verschossen, neben das Tor an Pfosten oder die Pässe sind nicht angekommen. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Assists der schon hat, aber jetzt habe ich neulich gehört, irgend so ein Jahrhundertrekord von De Bruyne wird er eventuell auch noch knacken. Aber was hat Tuchel denn so konkret anders gemacht als Klopp? Wird er nicht den Spielern gesagt haben, lauft mal über Glasscherben oder so? Was ist denn da das Geheimnis? Ja, gut, was er jetzt konkret mit den Spielern gemacht hat, kann ich nicht sagen, aber ich glaube einfach, dass das System, was er jetzt spielen lässt, die Leute weniger auslaugt als das, was vorher war. Ne? Bei Klopp war ja immer, wir haben den Ball, lass uns zusehen, wie wir jetzt möglichst schnell irgendwie ein Tor schießen. Ne? Alle Mann nach vorne, gut, nicht alle Mann, aber die allermeisten, was ja jahrelang gut funktioniert hat, lang auf Lewandowski, der hält den Ball noch für 2 Sekunden und gibt ihn dann weiter auf die einlaufenden Außen, die dann da blitzschnell nach vorne ein, um dann wieder in die Mitte zu spielen und dann Tor. Das hat einfach jahrelang gut funktioniert, bis sich der Gegner darauf eingestellt hat. Und bei Tuchel ist es jetzt ja so, dass sie tatsächlich noch 3-4 Mal hintenrum spielen, bis der Ball dann irgendwann in der Mitte ist, sagen wir mal auf der 6 oder auf der 8, dann kommt häufig ein Diagonalpass, zum Beispiel auf Schmelzer, der dann extrem hoch steht, der bringt dann die Flanke rein und drin ist er. Also so funktionieren ja die allermeisten BVB-Tore. Ne? Ich fand das super interessant zum Beispiel, dass jetzt irgendwie von allen Toren, die Dortmund geschossen hat, in dieser Saison nur ein einziges außerhalb vom 16-Meter-Raum war. Also irgendwie scheint er den Jungs verboten zu haben, aus der zweiten Reihe zu schießen. Aber es klappt halt. Ne? Sie sind wirklich am Ende von einer unglaublichen Ballstaffette, stehen sie mit so viel Mann vorne drin, dass sie den auch durch die engsten Räume noch durchgesteckt bekommen. Und das ist das, was Neues, was anders ist. Und irgendwie scheint es in diesem Kader mehr drin zu stecken, als das, was Klopp vorher hat spielen lassen. Und wie ist es, wenn man nach so einer tollen Saison wieder nichts gewinnt? Ja, total ärgerlich. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich fände es viel schlimmer, wenn der Hummels, danach sieht es ja aus, jetzt wieder zu den Bayern geht. Weil das reißt einfach irgendwie, ich will jetzt nicht sagen alte Wunden auf, aber irgendwas an ganz schlimmen Ressentiments gegenüber dem FC Bayern auf, weil das einfach super, super bitter ist. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt kegelst du wieder mit denen auf einer Party und dann picken die sich ausgerechnet, also wirklich den absoluten Leader raus, der da seit Jahren ganz, ganz großes Tennis bietet. Also ich bin ein großer Fan von Mats Hummels. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn er jetzt zu den Bayern gehen würde, aber das muss ich ehrlich sagen, also da können wir meinetwegen das Pokalfinale verlieren, wenn Mats Hummels in der nächsten Saison da das rote Trikot trägt, das wird für mich nicht schön sein, das zu sehen, kann ich definitiv sagen. Ui, dass du das höher einsortierst als einen möglichen Titelgewinn, finde ich schon mal bemerkenswert. Aber ja gut, Hummels geht vielleicht weg, aber dafür kriegt er ja doch den Götze wieder. Ja, hurra, ne? Hurra, wir kriegen den Götze wieder. Also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, wenn er dann tatsächlich zurückkommen sollte. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, wie der damals gegangen ist, ne? Und das war wirklich auch ganz, also wirklich absolut scheiße, das kann man anders nicht sagen. Ich glaube, ich habe von dir sogar die SMS gekriegt, morgens beim Rasieren, die Bild schreibt, der Götze wechselt. Und ich dachte mir so, ja, die Bild schreibt, der Götze wechselt. Und dann so kurz vor dem Halbfinale gegen Real, also das war bitter. Ich glaube nur nicht dran, im Moment, dass der nochmal so geil kicken wird beim BVB. wie zu den Zeiten damals. Also wenn er tatsächlich zurückkommen würde, das hat der Watzke auch bei diesem Audi Star Talk gesagt, Dortmund hat sich ja weiterentwickelt und auch für Götze hat sich weiterentwickelt. Die Frage ist nur, hat er sich wirklich als Fußballer weiterentwickelt? Er hat halt das Tor im WM-Finale geschossen, aber ansonsten war jetzt noch nicht so richtig viel in den letzten Jahren. So diese Situation, wo er sich auch als Fußballer hätte weiterentwickeln können, die hat dem Guardiola ja eigentlich gar nicht geboten. Kommen wir mal zum Spiel am Samstag. Was erwartest du denn für ein Match, eine Partie gegen den VfL Wolfsburg? Ja, also ich habe das ja schon anklingen lassen. Ich erwarte schon, dass Dortmund wieder richtig Gas geben wird. Ich könnte wirklich nicht sagen, welche 11 Spieler da auflaufen für Dortmund, weil ich glaube, dass der Tuchel zwar jetzt beim letzten ordentlich rotiert hat und man wieder vielleicht eine ganze Menge sogenannter Stammkräfte sehen wird. Na, die haben ja jetzt ja auch eine Woche gehabt, wobei sie jetzt ja auch irgendwie Dienstag trainingsfrei hatten, also eine recht lasche Trainingswoche. Aber ich glaube, dass die einen sehr anständigen Stiefel runterspielen werden. Also 9-0 ist natürlich völlig absurd. Aber ich bin ehrlich gesagt eher gespannt, wie Wolfsburg auftreten wird. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Ne, ist das dann so ein Spiel, du spielst vor 80.000 in Dortmund, wo du dann nochmal sagst, so jetzt erst recht, so, ne, hier wollen wir auf jeden Fall was mitnehmen. Vielleicht denkt auch noch der eine oder andere an das Hinspiel. Da war ich in Wolfsburg im Stadion und muss echt sagen, das war ja wirklich, also die letzten 3 Minuten waren ja der absolute Oberhammer. Ne? Also wildfremde Leute haben mich umarmt und ich die auch. Das muss ja in der Wolfsburger Fanseele auch ziemlich wehgetan haben. Also vielleicht denken die Jungs sich auch, guck mal, letztes Mal haben sie uns verarscht bei uns im Stadion. Jetzt drehen wir das nochmal um. Keine Ahnung. Ja, zu der Truppe wird es so ein bisschen passen, so ähnlich wie gegen Real Madrid, dann ausgerechnet gegen Dortmund einen rauszuhauen und zu zeigen, ja, so richtig schlecht sind wir dann ja irgendwie doch nicht in dieser Saison. Ja. Naja, kommen wir mal zu meinem ganz besonderen Freund Hans-Joachim Watzke, der ja mit Heribert Bruchhagen, gerade was den VfL angeht, immer die Lizenz hat zum Scheiße labern. Ich wollte einmal wissen, der ist ja ganz schön ruhig geworden. Was ist mit Aki? Hat er Diarrhoe? Wird er auf die alten Tage vielleicht noch maulfaul oder so? Wie kannst du dir das insgesamt erklären? Ja, vor allem hat er jetzt die Brücke zu den Bayern auch wieder aufgebaut. Ne? Also er muss irgendwie ist er jetzt ruhiger geworden, da gebe ich dir recht. Ne? Also das hieß ja auch eine lange Zeit, mit denen setze ich mich nie mehr an den Tisch. Und die Personen, die handelnden Personen bei Bayern sind auch immer noch dieselben, aber jetzt sitzen sie sich wieder an den Tisch. Ja, kann gut sein, keine Ahnung. Also ich glaube, dass er natürlich jetzt auch ein Stück weit in sich ruhen kann, da sie die absolut wichtigste Personalie offenbar richtig hingekriegt haben. Sie haben den Umbruch, es gibt kein Umbruchsjahr nach Klopp. Ich denke, alle in Dortmund und rund um Dortmund waren 100% sicher, das kann ins Auge gehen und wir brauchen jetzt mindestens 1-2 Jahre, bis hier wieder irgendwas geht. Dass du dann irgendwie mit vielleicht 80 Punkten am Ende durchs Ziel gehst, also da hätte auch keiner drauf gewettet, wahrscheinlich auch Aki Watzke nicht. Ne? Und von deren Sicht her, auch wenn er jetzt, du hast es gesagt, am Ende nichts in eine Vitrine stellen kann. Man weiß es nicht, vielleicht gibt es ja noch den Pokal. Aber sagen wir mal, wenn er nichts am Ende in die Vitrine stellen kann, ist es trotzdem beim Blick auf die Tabelle nicht so übel. Ne? Muss man mal so sagen. Und vielleicht sorgt das dafür, dass er jetzt sich nicht abarbeiten muss an Wolfsburg oder Bayern oder Schalke oder sonst wem. Ihr habt ja wieder eine richtig gute Truppe am Start, muss man ja auch mal leider neidlos anerkennen. Wer so eine Runde spielt, das verdient Respekt. Welchen Spieler würdest du denn da ja aus diesem Kollektiv und aus den vielen guten Spielern vielleicht nochmal selber herausheben wollen? Oder wer hat dich auch überrascht? Also überrascht definitiv Mkhitaryan. Ich weiß nur nicht, ob er vom Wesen her ein Leader ist, weil er so ein Stiller ist, so ein Leisetreter. Aber man muss ganz klar sagen, also wenn für den jetzt im Sommer die Engländer irgendwelche Fantastilliarden anbieten, würde mich das nicht mal wundern, weil der hat ganz klar, der hat also gespielt, den kannst du wirklich in dieser Saison vergleichen mit, keine Ahnung, Zidane oder so. Also das war schon echt groß. Also die Räume, die der gesehen hat und dann auch noch den Ball da reingespielt hat und gleichzeitig dann wieder etwas, was er nur im ersten Jahr mal gezeigt hat, auch Torgefahr ausgestrahlt hat. Also viel besser kann der nicht werden, muss man einfach mal so sagen. Und auf der Position so viele in der Klasse gibt es jetzt auch nicht. Von deren Sicht her würde ich sagen, für mich einer der absolut wichtigsten in dieser Saison, gar keine Frage. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Weigl oder so. Ja, stimmt. Na, stimmt, man hat das schon vergessen irgendwie. Das war so die, Die ersten 5, 6 Spiele haben sie noch alle an den Kopf gepackt, so wie der hat jetzt eine Passquote von 98%. Wie geht das denn? Aber irgendwie, der liefert halt jedes Spiel ab und du nimmst das jetzt so hin. So wie also jetzt, ne, er hat jetzt neulich verlängert, Manny Bender, da hat sich ja auch ruckzuck, der kam ja auch irgendwie aus dem Nix. So, wer ist jetzt irgendwie der Kollege Bender? Ach, der hat noch einen Zwillingsbruder, aha, okay, und was kann der? Und dann hattest du dich auch ruckzuck dran gewöhnt, dass der immer irgendwie Top-Leistungen abliefert, wenn er nicht gerade schwer verletzt ist, weil er wieder seinen Kopf irgendwo gegengehalten hat. Also, nee, an Weigel hat man sich irgendwie schon so dran gewöhnt, dass er da ist. Ne? Trotzdem, ganz klar, wenn Gündogan geht und danach sieht es aus, müssen sie einen richtigen Kracher an der Seite stellen für die nächste Saison. Das wird, nochmal auf Aki Watzke und auf Zorc zurückzukommen, die werden viel Spaß haben diesen Sommer. Ja, ähnlich wie Klaus Allofs bei uns. Wie nimmt man denn in Dortmund ja die Entwicklung des VfL, vielleicht nicht unbedingt in dieser Saison, aber so in den letzten Jahren wahr? Ja, ich weiß noch nicht so genau, was ich vom VfL halten soll. Wir haben natürlich beim Pokalfinale die Entwicklung hautnah miterleben dürfen, recht schmerzhaft. Aber dann nach dieser Saison weiß ich jetzt nicht so genau, was ist es? Ist es irgendwas in der Mitte? Ne? Weil wir haben jetzt Schwarz und Weiß, die Extreme haben wir jetzt gesehen. Und ich glaube halt, dass Wolfsburg mit dem Trainer und mit dem Sportvorstand zwei extrem glückliche Griffe gemacht hat, auch wenn ich jetzt schon wieder höre, dass irgendwelche Leute in Wolfsburg den Hacking anzweifeln. Also ich glaube, an dem liegt es jetzt nicht unbedingt. Ich bin nur nicht so sicher, ob sich Wolfsburg mit Hacking, mit Allofs und auch mit den Leuten, die sie haben, sozusagen dieses Ziel verwirklichen kann, wenn es denn überhaupt ein Ziel ist. Aber aus meiner Außensicht ist es ein extrem wichtiges Ziel, so auch wirklich anzukommen. Ne? So als ernstzunehmender, großer Player in der Bundesliga anzukommen. Du hast in Berlin, muss ich sagen, haben die Wolfsburger gut Alarm gemacht. Ne? Also ich habe ja erst gedacht, so dass wir 3/4 Dortmund und 1/4 Wolfsburg, ganz so schlimm war es ja dann nicht. Und ich war ja jetzt auch diese Saison beim Auswärtsspiel in Wolfsburg und muss einfach sagen, okay, da ja, muss ich anerkennen, da ist was gewachsen. Trotzdem ist halt aus meiner Sicht, der ja relativ weit weg wohnt, immer so, dass Wolfsburg eigentlich erstmal aufpassen muss, dass sie in der Region überhaupt groß werden, bevor sie so bundesligamäßig als deutscher Verein, so als großer internationaler Player wahrgenommen werden, müssen sie, glaube ich, erstmal gucken, dass sie gegen Braunschweig, Hannover und was weiß ich, wen da anstinken in der Region. Das wird, glaube ich, schwer genug, ne? Weil du hast halt im Fußball immer wieder Leute, die kommen dir mit dem schönen Wörtchen Tradition, was auch immer das ist, aber davon haben halt die Alteingesessenen unglaublich viel zu bieten. Und das wird, glaube ich, die Herkulesaufgabe so ein bisschen für Wolfsburg, ne? Dass irgendwann mal, also was heißt irgendwann mal, in Bälde die Leute dann sagen so, hey, ja, Wolfsburg, die sind echt jetzt auch schon eine ganze Zeit dabei, die rocken oben immer mit und ja, willkommen im Club. Aber ich weiß dann auch nicht, wann und wie genau dieses Willkommen im Club dann passiert. Letzte Frage, 9-0 wird es ja deiner Meinung nach nicht. Dann gib mal einen realistischen Tipp ab für Samstag. Ja, ich würde sagen, in alter Tradition, die letzten Spiele sind alle 3-0 ausgegangen, würde ich doch sagen, dann verlängern wir die Serie und spielen nochmal 3-0. 3-0 wohlgemerkt in der Bundesliga für euch, aber nicht gegen den VfL die letzten Spiele. Nee, in der Bundesliga. Wir liefern ja jetzt immer so 3-0 ab, wobei das eine war ja Pokal. Aber ja, würde ich sagen, bleiben, ne? 3x 3-0, warum nicht 4x 3-0? Nein, also ich meine, sie sind momentan hinten. Normalerweise hätte ich gesagt, Dortmund ist immer für einen Gegentreffer gut. Aber jetzt scheinen sie sich wirklich richtig, richtig stabilisiert zu haben da hinten drin. Und ja, sind vorne brandgefährlich. Die Leute werden sie auf jeden Fall auch entsprechend nach vorne treiben. Ja, also ich sage jetzt mal 3-0. Ich hoffe, es klingt nicht überheblich, aber ich halte das für ein realistisches Ergebnis. Ich leider auch. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich werde es mir Samstag angucken, live im Stadion. Das war Christoph Bökamp, TV-Journalist, ehemaliger Mitarbeiter der Online-Redaktion des BVB und natürlich ausgestattet mit Dauerkarte seit 1999 in der schwarz-gelben Wand. Danke für das Gespräch. Aber bitte, ich danke. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan und ein VfL Wolfsburg-Fan bauen in Leere zwei identische Häuser, sozusagen Grundstück an Grundstück. Häuser sehen komplett gleich aus und ja, würdigen sich zunächst keines Blickes und irgendwann sind die Häuser fertig und der Braunschweig-Fan guckt so rüber und sagt, mein Haus ist viel mehr wert als deins. Da sagt der Wolfsburg-Fan, das kann ja gar nicht sein. Geht doch gar nicht. Fast identische Lage, identische Bauweise. Wieso soll denn dein Haus mehr wert sein als meins? Und da sagt der Eintracht Braunschweig-Fan, ja, ist doch ganz logisch. Mein Haus steht neben dem von einem Wolfsburger. Und damit darf ich mich auch schon wieder verabschieden für diese Woche mit dem Wölferradio. Das war die aktuelle Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir wie immer bei wolfsblog.de oder bei Facebook, was ihr gut fandet oder was auch nicht. Oder wo sich vielleicht mal wieder ein Special lohnt. Oder was euch sonst so rund um den VfL interessiert. Bin ich immer dankbar für Anregungen. Saison ist ja auch nicht mehr lang. Da sollte man noch einiges unterkriegen. Und ja, ich hoffe, die Jungs lassen es nicht so austrudeln und verkaufen sich vor allen Dingen in Dortmund und dann auch beim Nordderby in Hamburg nochmal ganz ordentlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich auch bei Norman für die technische und Sebastian für die inhaltliche Unterstützung. Das war's für diese Woche, habe ich glaube ich schon gesagt, glaube ich. Ne? Ich wiederhole mich immer so ein bisschen. Egal, kriegt das auch jeder mit. Ich sag mal, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, immer nur der VfL, nur der VfL.